Ich habe mich später oft gefragt, wie es überhaupt möglich war, diese Belastungen tatsächlich immer wieder zu verarbeiten. Im Grunde genommen war es ja unmöglich, nicht in einen grenzenlosen und bleibenden Hass zu verfallen. Nicht dem Ressentiment der Resignation zu erliegen. Verwandte und Freunde kaltblütig und vorsätzlich ermordet zu wissen, das war in jener Zeit eine unerträgliche Last. Nicht einmal der Gedanke an den Kampf der Gesinnungsgenossen und an die Beispiele priesterlicher Tapferkeit konnte einem da das Deutsche aufwiegen als etwas trotzdem immer noch Vertretbares. Für mich war das die schrecklichste Erfahrung dieser ganzen Zeit.